Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen von denjenigen, die glauben, wenn er etwas Gutes wäre, wären sie uns damit nicht zuvorgekommen. Und da sie sich nicht durch ihn recht leiten lassen, werden sie sagen, das ist eine alte, ungeheuerliche Lüge.